Radio 3, am Abend vorgelesen. Gedichte und Essays von Hans Magnus Enzensberger stehen auf unserem Programm in einer Auswahl, die Hanjo Kesting zusammengestellt hat. Heute sind noch einmal Gedichte zu hören, unter dem Titel »Die Furie des Verschwindens«. »Die Furie des Verschwindens« hieß ein Gedichtband, den Enzensberger 1980 veröffentlichte. Im Titel zitiert er Hegels philosophische Gestalt, vor der alle Wirklichkeit zu Schanden wird. Sogar der Fortschritt, auf den sich die westliche Zivilisation so viel zugute hält. Seither sind weitere Gedichtbände von Enzensberger erschienen, vor allem die Sammlungen Zukunftsmusik von 1991 und Kiosk von 1995. Ihnen sind die meisten Gedichte der heutigen Sendung entnommen. Wir haben bei früherer Gelegenheit Bertolt Brecht und Gottfried Benn als die wichtigsten poetischen Paten des Lyrikers Enzensberger bezeichnet, neben Clemens Brentano, Heinrich Heine, Erich Kästner und den Lyrikern des Surrealismus, von denen Enzensberger so manchen ins Deutsche übertragen hat. In den frühen Gedichten aus den 50er Jahren dominierte das Vorbild Brecht. Für den Lyriker der 80er und 90er Jahre liefert weit eher Benn das Modell, mehr noch die Haltung. In diesen späten Gedichten sind ganz unterschiedliche Erfahrungen präsent. Die Höhenräusche der Erkenntnis ebenso wie die Niederlagen des Alltags. Die Erkenntnis gibt sich bescheiden mit der Einsicht, nicht zu wissen. Die Niederlagen des Alltags, die Erfahrung des Scheiterns werden ohne Larmoyanz, eher mit Unerschrockenheit beschrieben. Die Gedichte sind überwiegend kurz. Um sie für den Hörer fasslicher zu machen, sind die meisten, wie schon in früheren Sendungen, zweimal zu hören. Hier die einzelnen Titel. Die Furie, Altes Medium, Schöner Sonntag, Privilegierte Tatbestände, Polaroid zerfließend, Sitzstreik, Renaissanceforscher, Unschuldsvermutung, Zur Frage der Reinkarnation, Visite, Empfänger unbekannt, Weitere Gründe dafür, dass die Dichter lügen und Der fliegende Robert. Die Sprecher sind Gerd Warmeling und Frank Arnold. Die Furie. Sie sieht zu, wie es mehr wird. Verschwenderisch mehr. Einfach alles. Wir auch. Wie es wächst. Über den Kopf. Die Arbeit auch. Wie der Mehrwert mehr wird. Der Hunger auch. Sieht einfach zu. Mit ihrem Gesicht, das nichts sieht. Nichts sagend. Kein Sterbenswort. Denkt sich ihr Teil. Hoffnung denkt sie, unendlich viel Hoffnung, nur nicht für euch. Ihr, die nicht auf uns hört, gehört alles. Und sie erscheint nicht fürchterlich, sie erscheint nicht. Ausdruckslos. Sie ist gekommen, ist immer schon da, vor uns denkt sie, bleibt. Ohne die Hand auszustrecken nach dem oder jenem, fällt ihr, was zunächst unmerklich, dann schnell, rasend schnell fällt zu. Sie allein bleibt ruhig. Die Furie des Verschwindens. Altes Medium. Was Sie vor Augen haben, meine Damen und Herren, dieses Gewimmel, das sind Buchstaben. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Schwer zu entziffern, ich weiß, ich weiß. Eine Zumutung. Sie hätten es lieber audiovisuell, digital und in Farbe. Aber wem es wirklich ernst ist mit Virtual Reality, sagen wir mal, füllest wieder Busch und Tal oder einsamer nie als im August oder auch die Nacht schwingt ihre Fahnen, der kommt mit wenig aus. 26 dieser schwarz-weißen Tänzer, ganz ohne Grafikdisplay und CD-ROM, als Hardware ein Bleistiftstummel, das ist alles. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie wissen ja, wie das ist. Manche verlernen es nie. Schöner Sonntag. Der alte Herr mit dem Backenbart. Mit den zerbrechlichen Knochen. wie er da auf dem Bänkchen sitzt, vor dem Bunker, vor seinem eigenen Bunker. Wie er da sitzt in der Morgensonne und strickt und murmelt. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Schöner Sonntag heute. Schöner Sonntag heute. Wie er das Strickzeug sinken lässt, wie er wittert, wie er lauscht, wie er aufpasst, ob einer um die Ecke kommt, ihn totzuschlagen, wie er weiter strickt, wie er vor sich hinträllert, niemand da, niemand da, schöner Sonntag heute. Privilegierte Tatbestände. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, die im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sind. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, die sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten und im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sind. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, von denen nicht zu erwarten ist, dass sie den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, soweit sie nicht durch ihr Verhalten dazu Anlass geben. Es ist insbesondere auch Jugendlichen, die angesichts mangelnder Freizeitangebote und in Unkenntnis der einschlägigen Bestimmungen sowie aufgrund von Orientierungsschwierigkeiten psychisch gefährdet sind, nicht gestattet, Personen ohne Ansehen der Person in Brand zu stecken. Es ist mit Rücksicht auf das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland dringend davon abzuraten. Es gehört sich nicht. Es ist nicht üblich. Es sollte nicht zur Regel werden. Es muss nicht sein. Niemand ist dazu verpflichtet. Es darf niemandem zum Vorwurf gemacht werden, wenn er es unterlässt, Personen in Brand zu stecken. Jeder Mann genießt ein Grundrecht auf Verweigerung. Entsprechende Anträge sind an das zuständige Ordnungsamt zu richten. Polaroid zerfließend. Waldhörner hörst du seltener schallen. Auch Ausdrücke wie Entsagung, Wollust, Seligkeit kommen dir kaum mehr zu Ohren. Griffel, Beichtzettel, Siegellack. Abhanden? Abhanden. Die Frauen von früher zerfließen langsam, immer bleicher werdend in der Emulsion der Jahre. Dass die Trauer weiß wird und im Weißen verschwimmt, dass sich die Rache entfärbt und die Gier schmilzt. Wenn es nur das wäre, o schöne Seele. Doch auch die Müdigkeit wirst du verschmerzen. Auch den Schmerz. Sitzstreik. Der Buddha nimmt die Beine in die Hand. Der Eilbote zockelt hinterdrein. Die Fixsterne wallen. Der Fortschritt zappelt in der Warteschleife. Die Schnecke verrennt sich. Die Rakete hinkt. Die Ewigkeit setzt zum Endspurt an. Ich rühre mich nicht. Der Renaissanceforscher. Ein Astrolog erloschener Sterne. Unter dem grünen Lampenschirm in Princeton, New Jersey, schreibt er verschollene Kodizes fort, umsichtig wie ein Spitzel, wach wie ein Fälscher. Wie ein erregter Liebhaber fühlt er sich ein von innen, hautnah touchierend, in den warmen Handschuh der Überlieferung, in die Rinde toter Gehirne. Sein Latein hält mühelos mit bei den nachtlangen Gastmälern in Florenz und Bologna, unter Malern, Mathematikern, Kardinälen, versunken in saturnische Konversation. Dann löscht er das Licht, öffnet die magnetische Schranke und fährt über den Freeway nach Haus, im glühenden Natriumdampf der Peitschenlampen. Unschuldsvermutung. Diese 7-Jährige auf ihrem Trampolin, wie sie mühelos und mit fliegenden Haaren die Schwerkraft besiegt. Der Koch, der gespannt den hölzernen Löffel im Mund leckt, lauscht, wartet, bis der Geschmack hinter dem Geschmack durch seine Nüstern strömt. Der hoffnungslos verkannte Tonsetzer, wie er mit affenartiger Lust seine Kadenz in die Tasten hämmert. Das geistesabwesend inmitten von Spritzen und Bierdosen auf der klammen Parkbank ineinander vergrabene Paar. Der Mörder, der außer sich vor Freude über den idealen Elfmeter seinen Auftrag, sein Alibi, seinen Tatort vergisst. Oder auf ihrem Badetuch die blinzelnde dicke Alte da, wie sie sich kratzt, wie sie entrückt mit ihren sandigen Zehen spielt. Und der gebückte Schuhputzer, wie er sich sonnt im Spiegel des Glanzes, den er mit seiner Spucke auf die lederne Kappe gehext hat. Diese bis zur Bewusstlosigkeit glücklichen Lebewesen, einen Augenblick lang können sie nichts dafür, dass sie keine gewöhnlichen Tiere sind. Zur Frage der Reinkarnation. Die Fliege stört mich. Ich betrachte die Fliege, beschreibe sie, wie sie ihre Taster rührt, die dreigliedrigen, dicht gefiederten Fühler, wie sie sucht, saugt, schöpft mit den fleischigen Endlippen ihres Rüssels. Die Flügel, aschgrau geädert, glänzend geschuppt, flimmern im Licht. Tarsen, Klauen, Borsten zittern vor Energie. Mit den 2x4000 Linsen ihrer riesigen Augen betrachtet sie mich. Wie behaart sie ist. Es stört sie nicht, dass ich sie beschreibe. Der anderen Fliege hier auf meinem Tisch, im Bernstein, die keinen von uns gestört hat, gleicht sie aufs Haar? Wie ist sie zurückgekehrt? Nach aber 100 Millionen Geschlechterfolgen. Vollkommen unverändert vibriert ihr schwarz gewürfelter Hinterleib. Sie stört mich. Ich verscheuche sie, diese, nicht jene Fliege. Bei ihrer nächsten Wiederkehr wird niemand mehr da sein, um zu beschreiben, wie die Fliege der Fliege gleicht. Es stört mich nicht, dass kein Mensch da sein wird, um sie zu verscheuchen. Die Visite. Als ich aufsah von meinem leeren Blatt, stand der Engel im Zimmer. Ein ganz gemeiner Engel, vermutlich unterste Charge. »Sie können sich gar nicht vorstellen«, sagte er, »wie entbehrlich Sie sind. Eine einzige unter 15.000 Schattierungen der Farbe Blau«, sagte er, »fällt mehr ins Gewicht der Welt als alles, was Sie tun oder lassen. Gar nicht zu reden vom Feldspat und von der großen Magellanschen Wolke. Sogar der gemeine Froschlöffel, unscheinbar wie er ist, hinterließ er eine Lücke. Sie nicht.« Ich sah es an seinen hellen Augen. Er hoffte auf Widerspruch, auf ein langes Ringen. Ich rührte mich nicht. Ich wartete, bis er verschwunden war. Schweigend. Empfänger unbekannt. Retour à l'expéditeur. Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier. Und warum nicht für die warmen Winterstiefel? Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn. Und für allerhand andere verborgene Organe, für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern. Vielen Dank für die 4 Jahreszeiten, für die Zahl E